Well, it's fucking awful what's going on out there. I mean, the fucking Germans aren't with now, David, you know. Mit dem tatsächlichen Kapitalbedarf der Bank habe die Summe ohnehin nichts zu tun. Er habe sie sich aus dem Arsch gezogen. Namusa mwena okuve Uganda, aba radio Contraband FFM, eranziramu ne namusa mwena aba Niemandsland. FK All Stars. Hallo, guten Morgen, willkommen zu einem neuen Niemandsland. Es ist gefühlte 10 Uhr morgens, wir senden jetzt 2 Stunden. Direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real auf 91.4 FM Contrabanda. Wir sind eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Noch einmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Radiofreunde und Freundinnen, zu unserer neuen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 29. Juni 2013. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Nimmst das keiner nicht zu. Du hast die Reise ins Jenseits. Vielleicht schon längst gebucht. Und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich fest. Halt an deine Liebe fest. Halt dich fest. Halt an deine Liebe fest. Yeah. Asphalt, wartest auf das Gewitter, das die Seele kühlt, weil du glaubst, dass der Regen deinen Schmerz wegspült. Kommst von nackten Füßen im nassen Rinnstein, du denkst an früher und wirst wieder Kind sein. Wenn du so alleine stehst, fühlst du, wirst euch nässt, halt dich an deine Liebe fest. Wunderschönes Lied von Freundeskreis. Es ist Sommer im Niemandsland. Niemandsland. Ach, ich liebe den Sommer. Sommer, verano, verano, verano, verano. Estío, estío, estío. Summer, summer, summer. Sommer, sommer, sommer, sommer. Estío, estío, estío. Radio Sommer in Niemandsland. Ja, es ist Sommer in Barcelona. Mäßige Temperaturen allerdings für Juniende. Gott sei Dank, sagen wir hier im Studio, da schwitzen wir nicht so. Aber nicht alle sind glücklich über den Sommer hier in dieser Stadt. Diese Woche schreibt der katalanische Kolumnist und Autor Quim Monzó in der Tageszeitung La Vanguardia einen bitterbösen Artikel über die Tourismusindustrie in dieser Stadt. Monzó sieht das gesunde Gleichgewicht eines Stadtlebens längst gestört und zerrüttet. Die Einwohner wurden und werden, so Monzó, systematisch aus dem Zentrum von Barcelona vertrieben. Doch auch ihre Fluchtzonen, die Barrios, die Kieze oder Stadtviertel, oft in den Außenbezirken der Stadt, werden von einer nimmersatten, auf den schnellen Profit ausgerichteten Tourismusmaschinerie erfasst und nach für die Barcelonesen unbewohnbar gemacht. Erst vor kurzem hat das Rathaus dieser Stadt hier die Baubeschränkung für Hotels in bisher geschützten Bezirken aufgehoben. Nun wird es noch mehr desgleichen geben. Hotels, Touristen, Bars, Kneipen, Restaurants, Fun City People, Lärm, Schmutz, was für die noch echten Bewohner eine weitere Minderung ihrer Lebensqualität bedeutet. Monzó drückt seine Empörung in ironischen und sehr zivilisierten Worten aus. Er selbst lebt in San Antonio, in diesem Kiez, San Antonio, einer Gegend, die von den Plagen, den ganz brutalen Plagen des Tourismus bisher noch relativ verschont geblieben war. Ja, so tönt es aus den Unternehmerkreisen der Hotelindustrie, der Tourismus bringe doch Wohlstand für alle. Lüge, sagt Monzó. Der Tourismus bereichere nur einige wenige Unternehmen. Und was verkauft die Tourismusindustrie? Die Schönheit der Stadt, die urbanen Bauwerke, Landschaften und Denkmäler. Sie gehören aber allen und nicht nur den Händlern. Wir leben auf einer Hotelimmobilienblase, sagt Monzó. Ich wünsche mir, fährt er fort, dass diese sehr bald platzen möge. Was Ende Juni überall auf der Welt begangen wird, ist der sogenannte Christopher Street Day. Da gehen Schwule und Lesben auf die Straßen und fordern sehr bunt, sehr schrill und oft auch sehr lautstark ihre Rechte ein. Wir haben hier einen kleinen Beitrag von Dreisat, den werden wir gleich senden, den übernehmen wir. Großzügigerweise dürfen wir das. Wodurch werden Menschen menschenfeindlich? Hass gegen andere, fragt sich dieser Beitrag einleitend. Beim Christopher Street Day ging es 2013 so politisch zu wie schon lange nicht mehr. Auch heute wird hier in Barcelona, soweit ich richtig informiert bin, eine Demo stattfinden, eine Christopher Street Demo, die die Rechte der Homosexuellen, Schwulen und Lesben einklagen wird. In Deutschland war Folgendes. Die CDU durfte diesmal nicht mit einem eigenen Wagen mitfahren. Die Partei ist von den Veranstaltern ausgeschlossen worden. Zögert sie doch beim Ja zur steuerlichen Gleichstellung und lehnt das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare ab. Christopher Spreter in Deutschland. Leder, Lack, Farben, Federn und viel Spektakel. Doch schon lange war der Christopher Street Day nicht mehr so politisch wie in diesem Jahr. Fast die komplette CDU wurde ausgeladen, weil sie beim Ja zur steuerlichen Gleichstellung zögerte und das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare ablehnt. Schluss mit Sonntagsreden hieß es auch in Richtung Moskau. Die Parade protestierte gegen die homophobe Politik der Regierung Putins. Während sich Ende der 70er die Demonstranten aus Angst maskierten, sind die Kostüme heute nur noch Show. Doch können Schwule und Lesben leben wie andere Menschen auch? Nicht in Russland. In den vergangenen Monaten wurden dort mehrere Schwule misshandelt und getötet. Als Folge der homophoben Rhetorik der Regierung Putins. Eine Kampagne zur Verteidigung traditioneller Werte schürt den schwulen Hass. Ebenso neue Gesetze. Menschen, die sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekennen, werden verhaftet. Wer im Beisein von Jugendlichen positiv über Schwule oder Lesben redet, muss mit einer Strafe rechnen. Zudem soll es homosexuellen Paaren aus Ländern, in denen die Homo-Ehe legal ist, nur noch schwer möglich sein, russische Kinder zu adoptieren. Die Homophobie breitet sich neben Russland, aber auch in anderen Ländern aus. Wie entsteht dieser Hass? Welche Ängste beherrschen uns, dass wir die, die von der Mehrheit abweichen, diskriminieren? Homosexuelle, Migranten, Andersgläubige, Obdachlose, sozial Schwache oder Behinderte? Warum werden Menschen menschenfeindlich? Das war ein kleiner Beitrag aus dem Fernsehsender Dreisat aus der Mediathek. Den haben wir hier übernommen und der soll dazu dienen, an einem Tag wie heute, der auch hier der Aktionstag der Schwulen und Lesben ist, über dieses Thema einmal nachzudenken und natürlich auch sich solidarisch zu erklären. Auch wenn man selber nicht lesbisch und schwul ist, sollte man aber wirklich auch für die Rechte dieser Minderheit eintreten. Niemandsland, 91.4 FM. Jo. Es ist Abend. Und ich bin ganz allein zu Hause. Früher konnte ich oft abends nicht einschlafen, weil mich die Sorgen des nächsten Tages so bedrückten. Aber jetzt ist jemand da, der alle großen und kleinen Probleme für mich löst. Und ihm singe ich dieses Lied. Manager, Manager, Manager, erledigt das für mich. Mach meinen Manager. Shit gehört. Einer, der für mich die Mäuschen fängt. Einer, der weiß, wie man Steuern spart. Einer, der mich vor Ruin bewahrt. Einer, der an meinen Geburtstag denkt. Einer, der mir immer was zu Weihnachten schenkt. Wer weiß, was mir schadet, wer weiß, was mir nutzt. Der Mann, der mir morgens die Zähne putzt. Mein Manager erledigt das für mich. Ich hab einen Manager. Ja, wie Sie hören, meine Damen und Herren, haben wir hier schon die Strandbar im Niemandsland geöffnet. Die Möwen schreien, die Wogen spülen an die Gestade dieser schönen mediterranen Stadt hier, Barcelona. Der Sommer ist eröffnet, das haben wir schon mit mehreren Cunhas zum Ausdruck gebracht. Wir haben gerade schon etwas über diesen Christopher Street Day gesagt und haben auch versucht zu zeigen, wie brutal und menschenfeindlich Schwule in anderen Ländern behandelt werden, als Verbrecher. Und wir hatten auch gesagt, dass wir uns solidarisieren. Auch als Nicht-Schwule solidarisieren wir uns auf das Heftigste mit all diesen Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben. Was soll man mit diesen Faschisten machen? Hören wir einmal, was Kurt Tucholsky dazu gesagt hat. Rosen auf den Weg gestreut. Rosen auf den Weg gestreut. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihre Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er kläfft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Seelen hetzen, sagt ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Filzen. Und prügeln sie, so lobt den Herrn, denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein, das ist ein Pazifistenfimmel, wer möchte nicht gern Opfer sein? Nennt sie die süßen Schnuckerchen, gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen und verspürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch, tief bis zum Heft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Kurt Tucholsky, zu Beginn der 30er Jahre schon formuliert, geschrieben und wie war, sie sind einfach nicht auszurotten, diese Faschisten. Niemandsland 91.4 FM. Hallo noch einmal, guten Morgen noch einmal allen denjenigen, die jetzt erst hier ins Studio gekommen sind. Das ist in diesem Fall einer, das ist Werner. Wir machen mal gerade einen Mikrocheck, aber den machen wir jetzt offen. Hallo Werner, guten Morgen. Schon bin ich da. Schwuppdiwupp, da ist er. Der erst damals gesagt hat. Hörer haben sehr heftig danach verlangt, mehr zu hören aus der Rubrik Menschen tun Menschliches. Das heißt, ich hoffe, du hast heute für diese Sektion etwas vorbereitet. Menschen tun Menschliches. Vielleicht hat sich jemand eine dritte Brustwarze auf die Stirn operieren lassen oder ein Ganzkörperpiercing oder sowas. Vielleicht von irgendeiner prominenten Person. Cristiano Ronaldo ein drittes Bein ran operieren lassen. Also Menschliches eben. Sich eine dritte Brustwarze irgendwo drauf zu machen, nicht, aber auch was Menschliches schon habe ich. Ja. Auch bekannt, eine bekannte Person hier zum Beispiel, unser Freund Urdangarin, ne, der Schwiegersohn vom König. Vor 10 Tagen wurde er in London gesichtet, jetzt fragt man sich. Als was? In welcher Eigenschaft? Was macht er denn da? Ne? Gehört er auch zu den Investoren, die jetzt nicht mehr mit Aktien oder Wertpapieren spekulieren und ihr Geld lieber in Luxuswohnungen anlegen, in Paris oder in Berlin oder in London? Nein. Er war zwar in London, in einem dieser edlen Stadtviertel, in Mayfair, aber wo? Dort im Spielcasino. Und das ist ein Casino, da kommt man nicht so leicht rein. Ne? Das ist reserviert für den gehobenen Adel. Und da musst du einfach nur dazugehören. Dann musst du nicht am Eingangsportal dann dein Bargeld vorzeigen, um reingelassen zu werden. Ne? Das hätte er übrigens ja gar nicht gehabt, Bargeld. Wir wissen ja, dass es ihm zurzeit finanziell sehr schlecht geht. Ne? Jetzt nach eigenen Angaben konnte er schon jetzt 2-mal die Rate für die Hypothek nicht bezahlen, für sein Häuschen da oben in Petralbus. Der arme Mann. Jedenfalls dort und dann in London und seine Frau Gemahlin, die Infanta Cristina, die war bei einer Familienfeier zu Ehren von ihrem Opa. Ne? Das ist der Don Juan de Bourbon, der Vater vom Elefantenmörder. Ne? Und der Vater, der ist schon seit 20 Jahren tot, aber das macht ja nichts. Ne? Jedenfalls war Iñaki nicht eingeladen zur Feier, weil er gerade wieder die böse Justiz gegen ihn ermittelt. Ne? Und dann ist er halt aus Verzweiflung ins Casino gegangen, hat sich dort an den Roulette-Tisch gesetzt, ne? Offenbar mehrere tausend Pfund verspielt und nicht ein Puto Benny gewonnen. Das ist doch menschlich. Und das ist wirklich menschlicher, geht nicht mehr. Das riecht nach Balzac, Dostojewski, die großen Dramen des 19. Jahrhunderts. Das soll noch jemand sagen, nur uns hier unten, wir haben Probleme. Wir haben, unsere Probleme sind dagegen klein und nichtig. Ja, aus der Rubrik Menschen tun Menschliches. Heute der Schwiegersohn im Casino in London. Zocker. Es wird gezockt. Auf Teufel komm raus. Wir hatten so eingangs schon ein bisschen angedeutet, was dieser Stadt blüht in den nächsten Jahren. Ich hatte, Werner, während du noch im unterwegs warst, hatte ich über einen Artikel von Quim Monzó berichtet, den katalanischen Kolumnisten und Autoren, der eine sehr scharfe Zunge eigentlich hat, schreibt in der Vanguardia, ist eigentlich ein eher konservativer Zeitgenosse, doch immer lohnenswert, sich seine Meinung anzuhören. Weil bei den Konservativen gehört er zum, sagen wir mal, progressiven Rand, wenn man das so sagen darf. Und dieser Quim Monzó hat wirklich sehr darüber geklagt, dass nun auch die Faturismisierung der bisher verschonten Fluchtburgen des normalen Barcelonesen, eben der Außenbezirke und der Kieze, der sogenannten Barrios, stattfindet. Immer mehr und immer tiefer penetriert die oberflächliche Tourismusindustrie, auch die soziale Struktur und das soziale Gewebe dieser Stadtteile, um den Leuten auch da das Leben teilweise wirklich, und das ist wörtlich, zur Hölle zu machen, durch nächtlichen Lärm, durch Verteuerung, durch Verstopfung der Bürgersteige, Gegröle und was da auch alles mitschwingt, wenn man sich damit beschäftigt. Übrigens auch leider, das muss ich auch sagen, ein unglaublicher Uringestank. Samstags morgens, wenn ich zum Radio gehe, gibt es am Forat de la Vergogna, da ist eine Ecke, das benutzt wirklich jeder vorbeikommende Trinker als Pissoir. Und es riecht da wirklich sehr, sehr unangenehm. Leider ist daneben ein sehr netter und toller Gemüseladen. Und die arme Gemüseverkäuferin versucht dann immer mit allen möglichen Scheuermitteln, zumindest im näheren Umkreis, diesen Gestank wegzuhalten. Das sind natürlich Dinge. Und Kim Monsu hat auch gesagt, ja, die Tourismusindustrie, die Bosse sagen, wir profitieren doch alle davon. Dann geht es auch Barcelona gut. Und er meinte, das ist eine absolute Lüge. Es geht nur ganz wenigen gut. Die meisten haben nur Nachteile. Die Vorteile des Tourismus sind für wenige. Die Nachteile sind für alle. Ich glaube, das hast du auch schon beobachtet. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Wohngegend aussieht, wo du wohnst. Ja, in der Nähe von der Sagrada Familie, aber so extrem wie hier im Zentrum ist nicht. Aber gut, ich meine, um diesen Uringestank zu vermeiden, fahr doch einfach mit dem Taxi. Dann, Danke. Das aber ist der beste Tipp, da wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen. Nur da brauche ich erstmal dreimal so lange, bis ich hier bin. Und dann verpeste ich auch die Umwelt, weil eine Taxifahrt ist eben CO2-Ausstoß. Jawohl! Land. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Es hat Klack gemacht und ich war bei mir. Ich ging im Kreis, plötzlich war da die Tür. Alles war, wie es war, alles ist, wie es ist. Und wie es war, ist es gut, jetzt bin ich bei mir. Es hat Bing gemacht und danach war ich frei. Ich bin derselbe. Doch ein anderer. Und das gestern, das morgen, es war nicht vorbei. So geht's einem wohl, wenn man wandert. Es hat Klack gemacht, alles war wie eh. Der Tag wurde schön, mein bester Freund war in der Nähe. Ich kannte seinen Namen, ich kannte sein Gesicht, doch die Geschichte von ihm, die gefiel mir nicht. Dieses ewige Zweifeln, dieses dauernde Tun, dieses nach anderen Rufen, niemals ganz in mir. Plötzlich war es, wie es war, plötzlich ist es, wie es ist, und ich glaub, mein bester Freund bin ich selber. Es hat Klack gemacht und da war eine Tür. Ich bin rangegangen an die Stimme in mir. Und was so schrumpelig verborgen, so griesgrämig war, das ähnelte mir wie mein eigenes Haar. Und der Typ dort im Spiegel, jetzt ist er ganz still, so ernst ohne Mätzchen, und ich weiß, was ich will. Es hat Klack gemacht, plötzlich war ich bei mir. Es war ein ganz kleiner Schritt, und jetzt nehme ich mich mit. Wunderschönes Lied, Klaus Hoffmann, von seiner letzten CD, von seinem letzten Album, Berliner Sonntag. Klaus Hoffmann. immer noch unverkennbar und immer noch das hohe Niveau seiner Chansons haltend. Man fragt sich immer, wie macht er das? Jedes Lied ist wirklich klasse von ihm. Lohnenswert, hörenswert. Kommen wir zu einem härteren Thema. Abhörsysteme und Geheimdienste stehen hier mal wieder auf dem Programm im Niemandsland. Wir wissen, vor PRISM oder PRISMA, wie wir das auf Deutsch genannt haben, gab es schon längst ein Abhorchsystem der angelsächsischen Länder, das sogenannte Echelon. Schon vor über 10 Jahren gab es nämlich große Aufregung über Ausspähsysteme der angelsächsischen Geheimdienste. Angelsächsisch heißt hier alles, was Englisch spricht. Dazu gehört Kanada, Australien, United States of America, das freiste Land der freisten Menschen, die es jemals gab und geben wird. Dann die Angelsachsen, Briten, die Briten und die Angeln da, Großbritannien, Schottland und alles, was so dazugehört zum Commonwealth, englisch sprechende Länder. Prisma und Tempora sind jetzt in aller Munde, schreibt die Taz. Das Ausmaß der mutmaßlichen globalen Hightech-Spähprogramme der USA und Großbritanniens ist derzeit zwar noch unklar. In ihrer Reichweite und technischen Ausgefeiltheit scheinen sie jedoch die Fortentwicklung früherer Lauschprogramme darzustellen, die schon vor Jahren große Aufregung und die übliche Empörung ausgelöst hatten. Um die Jahrtausendwende, also noch vor den Terroranschlägen des 11. September 2001, sorgte Echelon für Schlagzeilen. Das Europaparlament befasste sich jahrelang mit diesem mutmaßlichen gemeinsamen System von Nachrichtendiensten aus den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada, mit dem in großem Stile die satellitengestützte Telekommunikation überwacht worden sein soll. Und dieses sein soll können wir ruhig in ein Ist verwandeln. Im Sommer 2001 legte das Europaparlament einen Bericht vor, der die Existenz des gigantischen Spähprogramms beweisen sollte. Der US-Geheimdienst NSA, sein britisches Gegenstück GCHQ und deren Partnerdienste in Australien, Neuseeland und Kanada hatten demnach schon seit dem Kalten Krieg gemeinsam Anlagen betrieben, mit denen sich der über Kommunikationssatelliten abgewickelte zivile Datenverkehr weltweit abfangen und auswerten ließ. Das System soll dem Parlamentsbericht zufolge zumindest zeitweise ganz oder in Teilen den Codenamen Echelon getragen haben. Wir wiederholen nochmal, für uns war das natürlich nie eine große Überraschung. Wir haben es geahnt, gespürt, haben uns unseren Reim auf viele Dinge gemacht, die uns merkwürdig vorkamen, sowohl wenn wir unsere Telefone benutzten, als auch wenn wir diese riesigen Golfbälle sahen, wo eben die Abhöranlagen standen, auf dem Teufelsberg zum Beispiel in Berlin-West. Da hatte die CIA ein gewaltiges Horchsystem installiert und jeder wusste, damit hören sie systematisch, ja, nicht nur den ganzen Osten ab, die hören uns natürlich genauso ab. Freund und Feind ist für die in diesem Falle dasselbe. Die unterscheiden nicht zwischen Freund und Feind, die unterscheiden einfach nur zwischen we and them. Schon damals, also im Fall Echelon, wiesen die Experten ergänzend darauf hin, dass nur ein Bruchteil des Datenaustausches über Satelliten erfolge, während der größte Teil der Kommunikation via Internet, Handy oder E-Mail über Glasfaserkabel und Funkstationen auf der Erde abgewickelt werde. Im damaligen Bericht des EU-Parlaments wurde auch bereits die Möglichkeit erwähnt, Teile dieser Daten an den Endpunkten von Seekabeln abzufangen, was laut den Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden inzwischen längst im Rahmen des britischen Tempora-Programmes geschieht. Damals werteten die Verfasser des Berichts für das EU-Parlament die Chancen zur effektiven Auswertung der gigantischen Datenmengen in den Kabeln noch als recht begrenzt an. Technische und personelle Hürden setzten dem Vorhaben enge Grenzen, hieß es. Inzwischen ist die Technik der Geheimdienste natürlich viel weiter. Die Kapazitäten von Computern zur Verarbeitung großer Datenmengen, denken wir an Big Data, haben sich über die vergangenen Jahre immens gesteigert. Die Tempora-Infrastruktur soll es laut Snowden ermöglichen, 600 Millionen Telefonereignisse, so nennen die das, täglich zu registrieren und immense Mengen an Daten für 30 Tage zu speichern und anschließend durchsuchen zu lassen. Gut möglich also, dass es sich bei den nun diskutierten Programmen der NSA und Co. nicht um wirkliche Neuerfindungen der Zeit nach dem 11. September 2001 handelt, sagt die Taz, sondern um Erweiterungen eines bereits länger bestehenden Abhörnetzes, das die Verbündeten USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada verbindet. Deren Geheimdienstkooperation ging aus dem Zweiten Weltkrieg hervor und wurde während des Kalten Kriegs durch geheime Abkommen ausgebaut. Für Diskussion sorgte Echelon damals in Deutschland und Europa vor allem wegen des Verdachts, die USA und ihre Verbündeten könnten damit eventuell Wirtschaftsspionage betreiben und den Datenschutz von Bürgern aushebeln. Nach dem 11. September gab es Berichte, wonach das Echelon-Programm auch bei der Jagd auf Al-Qaida-Terroristen hilfreich gewesen sein soll, indem es Handytelefonate abfing und darin automatisch Stimmen identifizierte. Ja, wenn wir vorher gesagt haben, du kannst als zum Uringestank als Alternative Taxi nehmen, auch hier gibt es eine Alternative bei dieser Abhör. Einen Hubschrauber nehmen oder was? Nee, bei der Abhör. Ja, einen Hubschrauber nehmen. Ich sage, um das zu vermeiden, dass die dauernd unsere Telefone und unseren Mailverkehr abhören, gehen wir Trommel. Einfach wieder zurück zu den Brieftauben. Ja, genau. Buschtrommel. Das machen auch viele Leute schon in bestimmten Ländern. Jetzt ist es natürlich bekannt, jetzt weiß man es, jetzt wird wieder zu traditionellen Formen des Briefeschreibens zurückgekehrt. Das heißt, wirklich wichtige und intime Dinge, die werden jetzt wirklich nicht mehr über diese elektronischen Glasfaserkabeln geschickt, wo die Angelsachsen so schön alles abfischen, analysieren und uns dann, ja, wie soll man sagen, klassifizieren. Das Schlimme an diesem ganzen Problem ist auch, dass selbst Leute, die sagen, ja, wir haben doch nichts gemacht, uns ist das doch egal, wir sind doch unbescholtene Bürger, diese Leute irren immens. Man muss nichts gemacht haben, um verdächtig zu sein. Es genügt der Algorithmus. Wenn der Algorithmus, wie wir das auch letzte Woche hier betont hatten, wenn ein Algorithmus, eine Person, die unbescholten ist, ehrlich ihre Steuern zahlt, nie jemandem etwas Böses getan hat, selbst sogar vielleicht positiv über dieses System und die Regierung. Und wenn so eine Person durch die 7 Kriterien des Terrornetzes nicht durchkommt, dann ist diese Person verdächtig und kommt auf eine Liste. Und bei irgendeiner Gelegenheit kann sie verhaftet und vielleicht in ein Geheimgefängnis gebracht werden. Es genügen ein paar ganz harmlose Daten, wenn der Algorithmus die miteinander verknüpft und dann eben an die Zentrale den Befehl gibt, auf Liste setzen, dann ist man verdächtig. Und das Schlimme ist, bei diesen Leuten, bei den Geheimdiensten, muss man selber beweisen, dass man unschuldig ist. Die müssen nicht beweisen, dass man etwas getan hat. Und wie beweist man, dass man unschuldig ist, wenn der, erstmal der mit der Zigarette kommt und dann der mit dem Stahlhandschuh, der einem da ständig in den Magen boxt oder mit Waterboarding einen versucht, ein Geständnis zu entreißen. Ja, also das ist wirklich problematisch. Ne? Dann, wenn die zum Beispiel hören, du bist für die Regierung eingestellt, identifizierst dich voll mit der größten Partei. Ist verdächtig dann, auch. Dann wissen ist die sofort, verdächtig. Du sagst es nur, um dich zu tarnen, ja? Weil du ja weißt, dass sie mithören. Oder hörst auf zu telefonieren, dann bist du gerade verdächtig. Der telefoniert nicht mehr. Der telefoniert nicht mehr, dann hat er jetzt was ganz Schlimmes vor, ja. Genau. So denken die. Die denken natürlich, und du hast genau den Kern getroffen, die haben als ein Terrorkriterium in ihrem Algorithmus folgende Tatsache: Wenn du dein Handy tagsüber oft abschaltest oder ausschaltest, damit man dich nicht orten kann, damit man deinen Stimmungsort, wo du dich gerade aufhältst, nicht ausmachen kann, dann ist das verdächtig. Dann kommst du oder kannst du, wenn andere Kriterien noch stimmen, auf diese sogenannte Terrorverdachtsliste. Kuruga Uganda aba radio contraband FM kandi nikyo inda mukia kuruga Uganda aba niemand's land. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנסלנד בברכת שלום מירושלים. Top-Meldung hier in Spanien. Herr Bárcenas, der Schatzmeister der regierenden PP, der Volkspartei, ist endlich ins Gefängnis gewandert wegen seiner Steuerhinterziehungsgeschichten und seiner Geldwäschereien und seiner ganzen Betrügereien. Jetzt fragen sich alle Leute hier in Spanien, va tirar de la manta, wird er das Tischtuch wegziehen? Eine beliebte Redensart hier, wenn man sagt, wird er auspacken, wird er alle anderen auch entlarven? Das ist die Frage. Du hast dich mit dem Thema beschäftigt, Werner. Was sagst du dazu? Das Tischtuch oder das Betttuch oder vielleicht auch nur das Leintuch und lässt die Decke liegen. Ja, ja. Naja, und gestern ist er also jetzt völlig ausgeflippt, ja. Ausfällig geworden, hat die Kontrolle verloren. Ne? Sonst überrascht, ne? Mit seinem brutalen, unbeweglichen Gesichtsausdruck erwartet man das nicht. Aber gestern geht er also mit einer drohenden Haltung auf einen Rechtsanwalt zu, streckt seinen Finger aus, aber nicht seinen berühmten Stinkefinger, sondern Zeigefinger, und sagt zu diesem Anwalt, du Sozi, du läufst mir auch nochmal über den Weg. Ja? Und was war also passiert? Er musste vortanzen da vorgestern bei der Audiencia Nacional. Und gerade dieser Rechtsanwalt hatte da also seine Einlieferung ins Gefängnis beantragt. Ne? Und übrigens interessanterweise der Einzige, der das gefordert hat, ne? Der Staatsanwaltschaft, Antikorruption, die sind von sich aus gar nicht auf den Gedanken gekommen, ne? Das ihn in Knast zu setzen. Aber jedenfalls hat der Richter das dann beschlossen, vielleicht weniger wegen Verdunklungsgefahr. Da hat er ja die letzten 4 Jahre genügend Zeit gehabt, die Beweise wegzuschaffen, ne? Als wegen Fluchtgefahr, ja? Weil man jetzt festgestellt hat, dass er von seinen Konten in der Schweiz große Teile von seinem Geld transferiert hat, nach Kanada, in die USA, auf die Bahamas, ne? Und wo dann wieder rauskommt, nach der Vernehmung, trifft er auf dem Flur dann diesen Rechtsanwalt und bedroht den. Ja? Und wie du sagst, ne, jetzt ist er im Knast und er hat nicht damit gerechnet, dass er da einfährt. Und jetzt ist die große Frage, packt er aus oder packt er nicht aus? Ne? Also der hat ja wirklich noch seine Funktion als Schatzmeister, wurde er schon vor längerer Zeit enthoben bei der Partido Popular, hat er aber immer noch sein Büro bei der Zentrale von dieser Partei in Madrid, und da haben sie ihn dann also im Januar diesen Jahres erst rausgesetzt, hat immer noch kassiert von denen, ne? Und wo er dann endgültig raus musste aus dem Büro, hat er also kistenweise Dokumente rausgeschleppt. Ne? Also möglicherweise sind da die Quittungen drin, die die ganze PP-Spitze unterschrieben hat, wenn ihnen die Briefumschläge zugesteckt wurden. Ne? Und dann hat er noch im Dezember letzten Jahres bei einem Notar auch Dokumente hinterlegt für den Fall, dass er Schwierigkeiten bekommt. Ne? Und jetzt ist halt so, entweder, oder das wird auf jeden Fall passieren, die PP setzt jetzt ihre ganze Maschinerie in Gang, um Druck auszuüben auf die Richter, auf Staatsanwalt, auf die Justiz generell, vergessen wir nicht, der Justizminister ist ja Herr Gallardón. Entweder passiert das und dann kommt er wieder raus oder wird er sonst wie begünstigt oder wird die Anklage oder Teile der Anklage zurückgezogen. Ja, oder ihm passiert was im Gefängnis, ne? Hat einen Unfall und stirbt, dann, man, dann könnte er auch nicht mehr das Maul aufmachen. Selbstmord ist auch nicht schlecht. In der Zelle erhängt. Niemand weiß nachher, wie man ihm da diesen Strick reingeschmuggelt hat, aber in einer Torte vielleicht eingebacken. Das kann natürlich passieren. Das Beste wäre natürlich für die PP, dieser Mann würde verschwinden und alles, was er da an Beweisen hat, mit. Dafür ist es aber mittlerweile zu spät. Das hätten sie vorher machen sollen. Ein Autounfall zur rechten Zeit hätte ihnen diesen ganzen Kram erspart. Oder ein Hubschrauberunfall oder ein, warum nicht, ein Yachtunfall. Er fällt nachts betrunken von seiner Yacht und ward nie mehr gesehen. Meine Damen und Herren, die Korruption hier in Spanien schreit zum Himmel. Viele Leute wundern sich, dass dieser Mann erst jetzt ins Gefängnis gekommen ist, bei all dieser Anhäufung von Delikten und Gaunereien und Betrügereien und Unterschlagungen und Bestechungen und was da alles auf dieser Liste sich angesammelt hat. Es ist unglaublich, aber es ist wahr. Ein Justizsystem, das jetzt versucht zu funktionieren, schlecht und spät, von dem erwarten wir eigentlich nichts. Wir erwarten weder eine Aufklärung, noch einen Sturz der Regierungspartei, der korrupten Regierungspartei, noch eine große, sagen wir mal, Gefängnisstrafe für die Schuldigen und auch für die Hintermänner. Denn vergessen wir nie, die Leute, die bestechen, sind genauso schuldig wie die Bestochenen. Niemand klagt einen Bestecher an. Niemand hat jemals hier in Spanien jemanden angeklagt, der sich einen Politiker gekauft hat. Ist das kein Delikt, sich einen Politiker zu kaufen, frage ich mich. Ist das legitim? Du gibst einem Politiker einen Briefumschlag von 30.000 Euro in die Tasche und sagst, im nächsten Ausschuss zum neuen Pharma-Gesetz stimmst du einfach für das, was meine Leute dir da vorlegen. Was ist das? Ist das ein Delikt oder ist das mehr eine Art Freundschaftsdienst? Gang und gäbe in der Politik, nicht nur hier in Spanien, seien wir nicht so naiv und denken, das gäbe es in anderen Ländern nicht. In Deutschland läuft das genauso. Das nennt man da Lobbyismus und Beraterverträge. Hier sind das eben, wie nennen die das, zusätzliche Einnahmen. Toller Euphemismus. Kaixo, agur beroena, Euskal Herriatik, irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemans Land programari. Aurrera, musu bat. Es ist Samstag, der 29. Juni 2013. Hier beginnt der Katastrophenblock mit den vermischten und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag. Willkommen zu unserem Katastrophenblock im Niemandsland. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, die so etwas macht. Eine Gesellschaft, in der alles, was ich mache und sage, aufgenommen wird, hatte Snowden bei seiner Selbstenttarnung vor 2 Wochen gesagt. Du musst überhaupt nichts gemacht haben, erklärte der Whistleblower damals. Du musst nur irgendwie in Verdacht geraten. Es waren die Sätze, für die Snowden sein bisheriges Leben als gut bezahlter Sicherheitsberater aufgegeben hat. Die derzeit laufende staatliche Hetzjagd hat ihn bestätigt. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Tageszeitungen in Deutschland online. Da ist zuerst einmal die Junge Welt. Die Junge Welt kommt an die Online-Kioske, wenn ich das mal so nennen darf, mit einem Top-Bericht. Afghanistan zerfällt. EU-Geheimdienst Intzen. Krieg am Hindukusch für Besatzer verloren. Lokale Warlords, Talibanen und organisiertes Verbrechen übernehmen die Kontrolle. Dann sieht man ein Foto auf verlorenem Posten. Man sieht hier die Truppen, wie sie sich zum Abmarschieren bereit machen. Die Besatzertruppen hauen ab und hinterlassen ein wirklich chaotisches, kaputtes, in sich zerrissenes Land. Vielleicht war das aber auch von Anfang an die Absicht, so etwas zu machen. Weiter auf dieser Seite, etwas über Madrid, New York, Athen, Istanbul. Gleich werden wir auch auf den Spiegel zu sprechen kommen, der in seiner Ausgabe etwas Unglaubliches gemacht hat. Er hat eine zweisprachige Ausgabe auf Türkisch und auf Deutsch herausgegeben diese Woche. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Dann gibt es hier in der jungen Welt noch Themen wie Geschenke für Veolia, Berliner Landesregierung will Treil privatisierte Wasserbetriebe zurückkaufen, die Bürgerinitiative äußert Kritik. In Berlin gibt es einen enormen Widerstand gegen diese sogenannten Private Partnership Projekte, so haben die das genannt, um praktisch Öffentliches zu privatisieren und dann privaten Investoren vorzuwerfen. Werfen wir einen Blick auf die Taz. Die Taz kommt heute ins Internet mit einem Bericht über hungerstreikende Flüchtlinge in München. Der Protest der Asylbewerber in München geht weiter. Bürgermeister Ude fordert, die Stadt solle die Streikenden ärztlich versorgen. Das lehnen die Streikenden aber ab. Dann Proteste in Ägypten. Eine unglaublich große Menschenmenge protestierte im Zentrum von Kairo. Eigentlich sollten die Demos der ägyptischen Opposition erst morgen beginnen, doch die Islamisten mobilisieren bereits jetzt und die Protestbewegung zieht natürlich nach. Bilder von gewaltigen Menschenmassen und Straßenschlachten in Kairo. Also sympathischer als die Geschichte da in Ägypten ist natürlich Brasilien, ne? Da diese Proteste gefallen mir im Moment einfach besser. Das hat ja angefangen schon vor 3 Wochen, ne? Mit dieser Geschichte da, Fahrpreiserhöhung für Metro und Bus, inzwischen zurückgenommen, aber die Proteste gehen trotzdem weiter. Und es geht natürlich nicht nur um diese Fahrpreiserhöhung, sondern auch um andere Sachen. Zum Beispiel dieses Projekt, da gab es ein Projekt von der Regierung, ein Gesetzesprojekt, dass die Rechte der Staatsanwaltschaft beschränkt werden sollen. Also die hätten dann in Korruptionsfällen nicht mehr wirklich ausführlich ermitteln können. In der Bevölkerung wurde es so verstanden, dass es ein Straffreiheitsgesetz ist. Und diese Gesetzesvorlage hat noch letztes Jahr eine große Mehrheit im Parlament gehabt. Ja? Und jetzt nach den Protesten plötzlich gibt es 430 Abgeordnete, die dieses Projekt ablehnen und nur 9 sind dafür. Ja. Also die haben wirklich Erfolg da mit ihren Protesten. Ne. Und es geht natürlich auch um andere Sachen, wie also einfach die reale Situation der Bevölkerung wirklich zu verbessern. Nicht nur neue Fußball- oder umgebaute Fußballstadien, sondern auch soziale Forderungen. Ne. Also die nächste Sache nach der Fahrpreisgeschichte hat jetzt die Regierung jetzt versprochen, dass sie von dem, was sie gewinnt, sagen wir, aus der Petroleumförderung, dass 100% davon im Erziehungswesen investiert werden sollen. Ja. Und ein Richter oder ein Gericht, das oberste Gericht, hat jetzt einen konservativen Abgeordneten, der schon vor 2 oder 3 Jahren zu 13 Jahren verknackt wurde, aber nicht ins Gefängnis kam, haben sie jetzt ins Gefängnis geschickt, ja. Und zum ersten Mal, dass sie sich überhaupt einen Abgeordneten vorgenommen haben, zum ersten Mal in den letzten 25 Jahren. Ne? Und noch viele andere Geschichten, die vorgesehene Erhöhung der Autobahngebühren wird jetzt nicht vorgenommen. Und also die haben wirklich Erfolg, ja, und das alles muss man sagen, natürlich ist die Regierung nicht zu vergleichen mit der Regierung in Ägypten oder auch Erdogan, der stellt sich hin und sagt, die Gewerkschaften ist eine überholte Institution, die braucht man heutzutage nicht mehr. Also so ist diese Dilma Rousseff nicht, die Chefin dort, ja, und die hat natürlich auch ihre Vergangenheit als Ex-Guerillera, die war früher in den 80er Jahren noch in der Guerilla und wie man sieht, ist doch ein anständiger Mensch aus ihr geworden. Übrigens Mandela, ne, der war ja auch ein Terrorist, ne, und ist noch ein akzeptabler Mensch geworden. Also ganz im Gegensatz zu unserer Merkel, aber darüber reden wir dann nachher. Ja, die Merkel war ja auch irgendwo gegen das System. Sie hat sich zwar lange dann im System versteckt, aber irgendwann, kurz vor Schluss, als alles schon klar war, dass dieses System auch wirklich zerfällt, da war sie dann auch Systemkritikerin. Merkel, Angie. Eine Nachricht aus Bonn. Die Abgeordneten von, aus Bonn, aus Berlin natürlich. Es geht um Tanz im Bundestag. Die Abgeordneten von CDU und CSU stimmten geschlossen gegen die Mietpreisbremse, obwohl sie in ihrem eigenen Wahlprogramm steht. Es ist ein beliebtes Spiel, sagt hierzu die Taz. Das heißt, im Wahlprogramm sagen sie, keine Mietpreiserhöhungen, wir werden eine Bremse nach oben einbauen, um die Menschen, die Mieter auch zu schützen. Und jetzt machen sie es halt. Dann gibt es in der Taz ein großes Dossier, Schwerpunkt Proteste in der Türkei. Und eine Affäre in den sogenannten Hasenburgheimen. Da ging es um massive Menschenrechtsverletzungen in Kinderheimen. Eine Expertenkommission untersucht jetzt die Misshandlungsvorwürfe gegenüber der Hasenburg GmbH. Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt in zwei Fällen. Die wichtigsten Themen aus der Tagesschau hatten wir schon gesagt. Was auch sehr spektakulär ist, sind die Fotos und die Videobeiträge, die lohnen sich immer zu sehen. Da kann man wirklich sehr gut sich einen Eindruck verschaffen, wie gewaltig die Menschenmassen in Kairo protestieren. Leider kam es jetzt zu Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Morsi. Das gleiche Spiel. Vorher waren es die Anhänger von Mubarak, jetzt sind sie Muslimbrüder. Es gibt also diesen Kampf zwischen den zwei Kulturen in den arabischen Ländern, der Kampf um die Ordnung, die sich auf dem Koran basieren will, und den Kampf um die Modernisierung. Dann soll Kroatien in die EU, sie hoffen es zumindest, wenige Tage vor dem EU-Beitritt Kroatiens hat Regierungschef Milanovic das umstrittene Auslieferungsgesetz seines Landes verteidigt. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel forderte er außerdem mehr Unterstützung bei der Arbeitslosigkeit und so weiter. Kroatien, was wissen wir über Kroatien, haben ganz gute Fußballer, haben, als sie unabhängig wurden, Nazi-Videos ins Staatsfernsehen gebracht und haben das wirklich gefeiert. Und es gibt da ein Denkmal für Hans-Dietrich Genscher, den berühmten Genschman, weil Genscher hat sich damals als erster stark gemacht, dass Kroatien ein eigener Staat sein sollte. Genschman hatte sich damals durchgesetzt und ja, seitdem existiert eben Kroatien als Land. Werfen wir einen Blick auf die Spiegel Online-Seite. Drei Tote bei Straßenschlachten in Ägypten. Hier sieht man zornige Menschen. Jede Menge Fotos auch zu diesen Ereignissen. 10.000 Ägypter forderten den Rücktritt von Staatspräsident Morsi. Und wie gesagt, bei Zusammenstößen zwischen Liberalen und Islamisten sterben drei Menschen, darunter ein US-Bürger. Die USA warnen vor Reisen in das Land. Vorwürfe der Wirtschaftsspionage. Die Schweiz klagt deutschen IT-Experten wegen Steuer-CD an. Ein Mitarbeiter der Bank Julius Bär verkaufte Daten von Steuersündern an Nordrhein-Westfalen. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft in Bern Anklage gegen Wirtschaftsspionage gegen den Deutschen, der offenbar selbst Steuerschulden hatte. Nun ja. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Hetzjagd auf Snowdens Mittelmann. Es geht um den NSA-Reporter Glenn Greenwald. Es ist ein alter Trick. Wem die Nachricht nicht gefällt, der bekämpft den Überbringer. Dies bekommt auch Glenn Greenwald zu spüren, der Guardian-Reporter hinter den NSA-Enthüllungen. Die einen durchstöbern sein Privatleben, andere fordern seine Verhaftung. Es geht also wirklich zu, wie in den damaligen menschenverachtenden Regimen, wo Reporter unter Druck gesetzt wurden. In ihr Privatleben wurde reingeschnüffelt, sie wurden gehetzt, verfolgt, es wurden öffentliche Hetzkampagnen gegen sie inszeniert. Soweit sind wir gekommen. Der Dschungel, der kapitalistische Dschungel. Also, weil wir vorher über Bassenas gesprochen haben, die Schweiz. Ne? Immer wieder taucht die liebe Schweiz auf und die Frankli, aber auch die Euros und die Dollars. Hönes hatte ja sein Konto in der Schweiz, Bassenas und, wie sich jetzt rausstellt, auch ein Mann, der genannt wird, Monsignor 500, weil der offenbar immer sehr viele von diesen lila 500-Euro-Scheinen um sich hatte und bei sich hatte und unter und über sich hatte. Ein ganz hoher vatikanischer Würdenträger, Bischof, und zusammen mit einem Broker und einem ehemaligen Geheimdienstler wurde er wohl dabei ertappt, wie er 20 Millionen aus der Schweiz rausschaffen wollte. Und interessant, dieser Typ, der hat eine hohe Funktion in IOR, also El Instituto de Obras de la Religión, die Vatikanbank, und der ist dort eigentlich Buchhalter, sagen wir, oder der Bárcenas vom Vatikan. Ja. Auch das gehört dazu, diese Mafia. Eine Nachricht aus Kalifornien, die wir vorhin auch schon in den Nachrichten in 100 Sekunden gehört haben, die der Spiegel auch nochmal ausbreitet mit Fotos, mit einer richtigen Fotostrecke. Es geht um die Homo-Ehe in Kalifornien. 4 Jahre lang haben sie gekämpft für ihre Überzeugung, für ihre Liebe, für ihre Söhne. Jetzt haben Sandra Stier und Christine Perry in Kalifornien geheiratet, eine Stunde nach der Legalisierung der Homo-Ehe. Und mit Glückwünschen von US-Präsident Obama. Ja, es ist erstaunlich, dass ein Regime, das so repressiv gegen Dissidenten ist und alle, die auch anders denken und alle, die sich in ihre Angelegenheiten einmischen, dass die andererseits so tolerant sind zu Schwulen, da kann man sich wirklich wundern, aber wir begrüßen das natürlich und freuen uns. Aber wir denken, das ist doch irgendwie ein Widerspruch vielleicht. Andererseits denke ich mir auch, die sind systemkonform. Schwule Beziehungen sind absolut systemkonform, weil sie eben selber nichts ausdrücken und auch nicht weiter stören. Die einzigen, die sie stören, sind natürlich die religiösen Fanatiker. Dann dieser unsägliche Abhörbericht über Irland. Die Notenbank droht mittlerweile den Pöbelbankern mit Berufsverbot. Sie haben sich da natürlich über die Kanzlerin ausgelassen und über die sogenannten deutschen Rettungsmaßnahmen für Anglo-Irish Banken, die Pleitebank, und diese Manager haben da ganz schön gepöbelt und einen ganz schönen, sagen wir mal, Dreck von sich gegeben. Und da ist nun eine große Entrüstung mittlerweile. Die haben Deutschland, Deutschland über alles gesungen, die haben abfällig über die Deutschen gesprochen, naja, und haben halt, wie gesagt, alles in den Dreck und in den Kakao gezogen. So sind diese Leute also. Wenn sie sich unbeobachtet fühlen, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und das ist eben so. Da machen wir uns keine Illusionen, oder? Also das war vor 3 Jahren, war das, wo dann klar war, dass die irischen Banken gerettet werden müssen. Obwohl kurz vorher die Stresstests noch ergeben hatten, dass die alle fantastisch dastehen. Und dann war klar, dass eben Großteil von diesem Rettungspaket Deutschland finanziert. Ne? Und dann singen die spöttisch da, ironisch, Deutschland, Deutschland, über alles. Und jetzt, nachdem das jetzt rauskam und die Merkel das mitkriegt, war sie natürlich total entrüstet, ja. Hat es schärfstens verurteilt. Ja, der Irish Independent hatte also am Montag die Telefonmitschnitte von Gesprächen zwischen mehreren Topmanagern der Anglo-Irish Bank aus dem Jahr 2008 veröffentlicht. Wir werden gleich da mal reinhören. Die Gespräche spiegelten die Stimmung in der Führungsetage der damaligen drittgrößten Bank des Landes wider, bevor die im Januar 2009 verstaatlicht wurde. Verstaatlicht wurde diese Bank, weil sie private Schulden hatte. Den Bankchefs war damals schon klar, dass ihr Institut zum Milliardengrab werden würde. Die 7 Milliarden Euro Nothilfe, die das angeschlagene Geldinstitut von der Regierung forderte, werde man zurückzahlen, wenn wir das Geld haben, also nie. Das sagte der zuständige Abteilungsleiter am Telefon zu einem Kollegen. Mit dem tatsächlichen Kapitalbedarf der Bank habe die Summe ohnehin nichts zu tun. Er habe sie sich aus dem Arsch gezogen. Ja, das ist die Sprache, die die wirklich sprechen. Da muss man sich mit abfinden. Das sind keine feinen Herrschaften, sondern das ist Pöbel und Gesindel. Und die soll man auch wirklich so behandeln. Es geht nicht anders. Die sollen als Pöbel und Gesindel behandelt werden. Wir haben hier ein kleines Video. Mal gucken, ob wir da was hören. Ob wir den O-Ton hören von diesen Herrschaften. Ja, hier. JB. Hiya, how are you? Grant, good. Grant. David there? Yep. John. Hiya. How's it going? Grant. What's up today? Wie geht's? Was ist los heute? Ja, know, wir, making, wir machen nice einen schönen Fortschritt. Ihr nutzt die Garantie der Deutschen aus. Die zahlen zu viel, die Deutschen. Deutschland, Deutschland über alles. I had mom this morning. I just should be recording these calls. Just got a fucking crack, or at least making notes. He was on to me as well. Well, it's fucking awful what's going on out there. I mean, the fucking Germans aren't with now, David, you know? Wir haben jetzt diese verfuckten Deutschen am Hals. Naja, solange sie die Knete locker machen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber die Knete nehmen wir. Ja, 2 Jahre kriegen wir jetzt Knete. Sind das Affen? Arschgesichter. Sind das Arschgesichter, meine Güte. Ja, genau, genau. Die geben uns jetzt die Knete rüber. Oh, da habe ich nichts gegen. Ja. Gut, das ist ungefähr der Ton und der Stil, in dem sich diese Bankmanager da unterhalten. Und das ist auch ungefähr, müssen wir leider wahrscheinlich von ausgehen, meine Damen und Herren, der Stil und der Ton, mit dem wir regiert werden, wenn wir einmal von den Mikros, vor denen sie stehen, absehen. Ja, es geht da also wirklich um groben Pöbel, der sich wirklich lustig macht und verhöhnt und die Leute verarscht. Wenn diese Leute auch noch Macht haben und mit Milliarden hantieren können, dann wundern wir uns nicht über die Welt, in der wir im Moment leben. Wenn wir die Mitschnitte hätten von dem, wie die hier unsere Banker miteinander reden, da wäre genau das Gleiche. Ne? Bankjahr und diese ganzen Direktivos mit ihren fürstlichen Gehältern und Abfindungen. Und im Moment lachen wir natürlich über diese Iren da, aber ich glaube, dass was Finanzbanken anbelangt, da kommt noch das dicke Ende nach. Ja? Überall steigt die Morosidad, also die Säumigkeit, sagt man, glaube ich, der Leute, die an die Bank ihre Kredite zurückzahlen müssen. Und die Unterdeckung ist, die haben einfach nicht genug Eigenkapital, also nicht nur die Intervenierten. Und ich glaube, da kommt in den nächsten Monaten noch was Dickes auf uns zu. Ja, und unsere Merkel hier, die redet vielleicht nicht so daher, ja, am Telefon. Die stellt sich mit ihrem treu, braven Hausfrauengesicht zum Beispiel hin und sagt, no podemos ofrecer a todos los jóvenes españoles un puesto de trabajo. Also wir können nicht allen spanischen jungen Leuten einen Arbeitsplatz anbieten. Da fragt man sich natürlich, wer bist du denn, um den spanischen jungen Leuten einen Arbeitsplatz anzubieten? Also die merkt gar nicht, also wirklich unsensibel, wie das ankommt, ja, wenn die sowas sagt. Ne? Also das hängt jetzt damit zusammen, dass denen das jetzt nach 5 Jahren sogenannter Krise den europäischen Politikern eingefallen ist, dass es einfach nicht so gut ankommt. Ne? Immer mehr und mehr und mehr Arbeitslosigkeit. Also im Grunde ist ihnen das Schicksal der Betroffenen und der Familie natürlich scheißegal, aber man muss ja den Schein wahren. Man hat ja einen Ruf zu wahren, also besonders vor der Wahl muss man dann jetzt wieder ein bisschen was tun, so eine Geste hin zur Galerie. Und jetzt haben sie also, soll Europa, die Europäische Union, für die Arbeitslosigkeit in Südeuropa 6 Milliarden in Bewegung stellen, aber nicht natürlich auf einen Schlag, sondern zwischen 1914, 1915, 1916 und davon wiederum... 2014, 2015, ne? Was habe ich gesagt? 1900. Ah, boah. 100 Jahre verdammt, macht ja nichts. Auf 100 Jahre kommt es ja auch nicht so mehr an. Also jedenfalls von diesen 6 Milliarden sollen dann 2 Milliarden Spanien bekommen, um eben die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und das ist natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja? Das ist nur wieder Show alles und es geht jetzt halt noch kurz vor der Wahl wieder mal die soziale Ader rauszuhängen. Das ist alles. Zum Schluss unseres Informations- und Katastrophenblocks möchte ich auf das Titelbild des Spiegels von dieser Woche verweisen. Das ist wirklich ein ungewöhnliches Titelbild. Mir gefällt sehr gut. Eines der besten Titelbilder, die ich die letzten Jahre gesehen habe im Spiegel. Da sieht man eine junge Frau, die steht auf dem Taksim-Platz in Istanbul, hält ein Schild in der Hand. Darauf steht Boyun Ecme. Boyun Ecme wird auch direkt übersetzt. Ich bin jetzt nicht so fit. Ich könnte zwar jetzt lügen, aber da steht, beugt euch nicht. Türkei, der Aufstand gegen Erdogan, 10 Sonderseiten auf Türkisch. 10 Türkiye Özel Sayfa, so heißt das wohl, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen. Eine junge, sehr gut aussehende junge Frau, die steht da und blickt sehr gefasst in die Kamera des Fotografen. Zum ersten Mal erscheint der Spiegel und eine Spiegeltitelgeschichte auch auf Türkisch, schreibt der Spiegel selbst. Nicht, weil es den fast 3 Millionen Deutsch-Türken an Deutschkenntnissen fehlen würde, sondern um ein Zeichen zu setzen. Denn die Ereignisse in der Türkei gehen alle an. Deutsche, Türken, Europäer. Der wirtschaftliche Aufstieg hat die Gegensätze in der türkischen Gesellschaft verdeckt, anstatt sie aufzuheben. Der EU-Beitrittskandidat am Bosporus steht vor einem historischen Neubeginn, schreibt der Spiegel. Das Erste, was ein Reisender sieht, wenn er die Passkontrolle in Istanbul hinter sich hat, ist ein Monument der Weltbürgerlichkeit, des Konsums und der Trinkfreude. Ein 25 Meter langes und bis an die Decke reichendes Riesenregal mit Gin, Wodka und Whisky, mit Weinen aus Frankreich, Italien und der neuen Welt. Jawohl. Eine Duty-Free-Mall des Atatürk-Flughafens ist eine der umsatzstärksten in Europa. Den Namensgeber des Flughafens hatte das gefreut. Mustafa Kemal Pascha, genannt Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, genoss den Raki, den türkischen Anis-Schnaps, auch zu islamischen Feiertagen. Warum nicht? Der gegenwärtige Ministerpräsident der Türkei, Erdogan, hält das Trinken für Sünde. Schon als Oberbürgermeister von Istanbul kujonierte er Barbesitzer, ließ auf städtischen Grundstücken den Alkoholausschank verbieten und andere tolle Sachen mehr. Vor gut 4 Wochen setzte er ein Alkoholgesetz durch, das den Ausschank nach 22 Uhr ebenso untersagt wie die Werbung für Bier und Wein. Das alte Alkoholgesetz, begründete er die Novelle im Parlament, wurde von 2 Säufern durchgesetzt. Sollen wir nicht lieber das Gesetz Gottes vorziehen? Mit dem einen Säufer war Atatürk gemeint, mit dem anderen angeblich dessen Nachfolger İsmet İnönü. Die Türken haben kein besonderes Alkoholproblem. Und dennoch berührt die scheinbar nebensächliche Alkoholgesetzgebung in der Türkei eine viel grundsätzlichere Frage als anderswo in Europa. Es geht um die Identität des Landes, wie auch bei sozialen Normen für Bekleidung, Barttracht und Familienplanung. Es geht also wirklich darum, ob die Menschen von einem religiösen, fanatischen Regime, gegängelt werden in Zukunft. Man weiß ja auch, wenn dieses Gesetz einmal durch ist, dann wird es auch verschärft. Und dann werden auch Wächter in den Straßen installiert, die darauf aufpassen, dass die Leute sich auch an die Gesetze halten. Wer dann also mit lackierten Fingernägeln durch die Straßen geht als Frau oder sich nicht anständig bekleidet, der kriegt dann vielleicht erstmal Peitschenhiebe oder die Bastonade wie in den Karl-May-Romanen. Dann gibt es die Bastonade auf die Fußsohlen und solche Geschichten. Es ist also eine Gefahr für die Menschen. Die Menschen spüren diese Gefahr, dass sie einfach zurück in ein feudalistisches, diktatoriales Mittelaltersystem gedrängt werden sollen, mit Internet natürlich. Internet wird dann aber bei Gelegenheit auch abgeschaltet. Und da wollen sie nicht hin. Die Menschen reagieren eigentlich korrekt und richtig. Sie reagieren für die Freiheit. Das heißt, die Proteste, die vor 4 Wochen wegen eines umstrittenen Bauprojekts am Istanbuler Gezi-Platz begannen, haben einer verblüfften Führung in Ankara und einer überraschten Weltöffentlichkeit vor Augen geführt, wie offen die Identität der modernen Türkei nach wie vor ist. Ein Land, das seit seiner Gründung vor 90 Jahren, seinem NATO-Beitritt vor mehr als 60 Jahren, seinem Antrag zur Aufnahme in der Europäischen Gemeinschaft vor 25 Jahren immer fest den Westen im Blick hatte. Sie ertrügen es nicht mehr, sagen die Aktivisten in der Türkei nun, dass ihnen ihr Ministerpräsident und seine Gesinnungsbrüder vorschreiben wollten, wie sie sich anziehen, wie viele Kinder sie bekommen und dass sie in der Öffentlichkeit keine Zärtlichkeiten austauschen sollen. Das ist nämlich auch verboten nach einem Gesetz des Erdogan-Regimes. Man darf sich in der Öffentlichkeit nicht küssen. Sie seien es leid, sagen die Anhänger von Erdogans islamisch-konservativer Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, AKP, klingt sehr pompös, von einer verwestlichten Elite bevormundet und zu provinziellen Simpeln erklärt zu werden. Ja, beide Seiten behaupten, für die Mehrheit der Türken zu sprechen. Das geht, weil die Türkei heute ein viel komplexeres Gefüge ist als der rückständige Soldaten- und Bauernstaat, den Atatürk unter den Ruinen des untergegangenen Osmanischen Reiches vorfand. Alles das, was ich gerade aus dem Spiegel zitiert habe, steht in einer Spalte rechts daneben, auch in türkischer Sprache, genauso abgedruckt. Dazu gibt es viele sehr interessante Fotos, es gibt Umfrageergebnisse, es gibt kleine Highlights, die in den Artikel reingeschustert sind. Zum Beispiel heißt es da, 46% der Befragten halten die Demonstration für nicht gerechtfertigt. 62% der Befragten nach einer Umfrage, die in der Türkei durchgeführt wurde, meinen, 62% meinen die Medien, dass die Medien die Ereignisse nicht richtig wiedergeben. Und das Erstaunliche, die Sonntagsfrage in der Türkei, die Sonntagsfrage ist immer die Frage, welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Parlamentswahlen wären, da würde die AKP 15% weniger kriegen, als sie bei der letzten Wahl hatte, nämlich nur noch 35% und nicht die 50%. Die CHP, die früheren Sozialisten, würden allerdings auch 3% weniger kriegen, nur noch 23%. Und leider die rechtsextreme nationalistische Partei, die würde gewinnen. Die MHP würde 15% plus 2% dazu bekommen. Die MHP speist dann natürlich auch ihre faschistische Schlägertruppe, die Grauen Wölfe, die in Berlin so eine traurige Berühmtheit erlangt hatten in den 80er Jahren. Ja, so mehr oder weniger das gleiche Panorama wie in allen anderen Ländern auch. Ne? Griechenland, die zwei großen Parteien verlieren und am rechten Rand kocht dann die Scheiße hoch. Also in Griechenland, Aurora Dorada, Frankreich, Italien, überall. Ja? Und deshalb hat eigentlich Tucholsky schon recht, wenn er sagt, killt die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Also da müssen wir einfach solidarisch sein mit den Leuten, die auf der Straße kämpfen, auch gegen diese Schweine, der aufrechte Gang durch die Geschichte. Nach dieser Umfrage sind 52% der Befragten der Meinung, dass die Ereignisse vom Gezi-Park ihr Verhalten bei der nächsten Wahl beeinflussen werden. Diese Umfrage ist sehr umfangreich. Der Spiegel druckt die zweisprachig ab. Sehr interessant eigentlich, solange man an solche Umfragen glaubt. Wenn man an diese Umfragen glaubt. Vergessen wir nicht, bei Wahlen wird gefälscht, manipuliert. Und wir hatten auch letzte Woche darüber berichtet, dass Erdogan schon bei den Bürgermeisterwahlen in Istanbul 1996, glaube ich, war das, als er gegen Zülfü Livaneli angetreten ist, den berühmten und charismatischen Liedermacher, dass da schon mehr als nur Gerüchte kursierten, dass er die Wahlen nur mit Fälschung gewonnen hat. Und das war dann das Sprungbrett für seine Karriere als Ministerpräsident des Landes. Dieser Mann, dieser Fälscher, dieser Betrüger ist jetzt an der Macht. Die Umfrage wurde durchgeführt übrigens vom Metropol. Metropol heißt das Institut. Da wurde vom 1. bis zum 12. Juni befragt. 2818 Befragte, die repräsentativ sind. Beziehungsweise sein sollen. Türkei, unser Nachbar, der ewige EU-Beitrittskandidat, ein Land, das kämpft zwischen vorgestern und heute, beziehungsweise morgen, und die Menschen bekommen da wahrhaftig nichts geschenkt. Sie müssen sich alles erobern, was hier so, sagen wir mal für uns eigentlich, so selbstverständlich ist, dass man eben auf die Straße gehen kann, ohne sich nach einer bestimmten Weise kleiden zu müssen. Viele Frauen sind davon betroffen. Jo. Es ist Frankreichs Sportspektakel Nummer 1. Zum 100. Mal findet in den kommenden Tagen die Tour de France statt. Nach der Dopingserie der letzten Jahre soll die Jubiläumsfahrt einen sauberen Neuanfang bringen. Tja, doch ein Blick auf die Geschichte zeigt, wirklich fair war das Rennen eigentlich nicht. Aber gut, zum Geburtstag werden Superlative aufgefahren. Wenn an diesem Wochenende die traditionsreiche Tour de France zum 100. Male startet, können die Zuschauer mit einem opulenten Mix aus Sport, Show und Tourismus-Spektakel rechnen. Die Rundfahrt in 21 Etappen orientiert sich an ihren Ursprüngen und führt durch die schönsten Regionen der Französischen Republik. Zum 90. Geburtstag hatte die deutsche Techno-Gruppe Kraftwerk das offizielle Jingle zur Tour de France komponiert. Tour de France 2003, das wir hier im Hintergrund hören. Da gibt es 4 Versionen von diesem Stück, das heißt Tour de France. Und wir hören gerade die Long Distance Version 2 von dem Album Tour de France, Kraftwerk. Tour de France. Damen und Herren, verzeihen Sie mir mein Deutsch, aber ich habe ein Jahr in New York gelebt und es ist nicht der optimale Ort, Deutsch zu lernen. Ich hoffe in der nächsten Zeit hier mein Deutschkenntnis zu verbessern. Aber was fühle ich heute ist ein Geschenk, ist ein Glück, nicht nur hier sein, sondern auch, dass Bayern München überhaupt daran gedacht haben, dass ich hier sein konnte. Aus diesem Grund für mich ist ein Geschenk. Ich möchte mich bei Bayern München sehr bedanken für diese Gelegenheit. Ihre neue Trainer war Bayern. Aber ich habe Bayern München entschieden getroffen. Immer in der großen Verein in der Welt, wie Bayern, die Dirigenten, die Bosse, die Vorstände entscheiden, welche ihre neue Trainer wird. Ja, das war das Sprachphänomen Pep Guardiola. In 5 Monaten soll er das alles so gelernt haben. Klingt auch richtig toll, man kann ihn gut verstehen und ja, das wird wahrscheinlich einen Run auf die deutsche Sprachschulen auslösen. Da werden also die Deutschlehrer indirekt, hier in Katalonien zumindest, ganz ordentlich von profitieren können, denke ich mir zumindest. Are you ready to kuschel rock? Family. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Wir senden direkt aus dem Herzen Barcelonas hier an der Plaza Real und weltweit über das Internet zu finden unter www.contrabanda.org bzw. im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Jo. Die letzte Viertelstunde wollen wir dem Thema Kino und Filme widmen. Da hast du einiges dir angeschaut, Werner? Ja, also unser alter Kumpel Bammel ist heute nicht da, aber er hat freundlicherweise uns seine Filmempfehlung geschickt. Und dann will ich das gleich mal sagen. Also ein einzelner Film in Turistas, englischer Film, der Regisseur ist ein gewisser Ben Wheatley. Und läuft im Renoir Florida Blanca noch mindestens, glaube ich, bis nächsten Donnerstag. Und ich habe mir einen Trailer angeguckt und sehr witzig, vielversprechend. Ja, also es geht um junges Paar, so weiß ich, so Anfang 30 vielleicht. Sie lernt ihn kennen, er lernt sie kennen und sie ist eigentlich eher so ein Mädchen vom Dorf, nicht viel Welt gesehen und nimmt die Gelegenheit jetzt wahr, also verlieben sich, ja, und eine Rundreise durch England zu machen in dem Wohnwagen von ihm. Also auch von ihr aus gesehen ein Akt der Emanzipation von ihrer dominanten Mutter und beginnt alles gut, idyllisch und so weiter, aber am Ende dann passieren sehr, sehr, sehr merkwürdige Dinge. Also das ist dieser Film Turistas im Renoir Florida Blanca. Und dann, also zu normalen Preisen. Und dann gibt es aber Spottpreise auch. Und zwar im Cinema Maldà. Da gibt es einen Cine-Marathon. Das hat gestern angefangen und geht auch noch bis nächsten Donnerstag. Und zwar kann man da sich also im Laufe des Tages 4, 5, 6 Filme einpfeifen. Und, aber alle vom Feinsten, ja, muss man sagen. Du zahlst nur einmal Eintritt und kannst dann 4 oder 5 Filme angucken. Tolle Sache. Und zwar, also heute, das gehört allerdings nicht zu diesem Sonderangebot. Hier ist der Spezialpreis 5 Euro für diesen Film, den wir ja schon vor kurzem mal kommentiert haben, Searching for Sugar Man. Den gibt es also heute sowohl um 13 Uhr als dann auch am Abend nochmal um 21.30 Uhr und morgen Sonntag auch nochmal um 13 Uhr für 5 Euro nur. Und dann der Marathon ist also das. 4 Filme hintereinander, die fangen jeden Tag, laufen die von 14.35 Uhr der erste und so weiter, 16.30 Uhr, 17.50 Uhr bis der letzte 19.40 Uhr und alles sehr interessante Filme. Der erste, El Ejercicio del Poder, französischer Film, aber mit spanischen Untertiteln. Da wird mitten in der Nacht der Verkehrsminister rausgerufen, der Arme, er muss zu einem Bus, schweren Busunfall und das ist der Anfang für eine Geschichte, politische Intrigen, Chaos, ökonomische Krise, also ein richtiger Polit-Thriller. Mhm. Der nächste dann, Por qué? Una crisis endémica, das ist ein Dokumental von Marc Balaguer und der analysiert also die sogenannte Krise ab 2007 bis heute, ganz neu dieser Film, um die einzelnen Etappen der Krise und Zusammenhänge, Hintergründe und so weiter, wo eben super klar wird, es ist eine Krise, eine ökonomische Finanzkrise fällt nicht vom Himmel, sondern dann gibt es Leute und Verantwortlichkeiten dahinter. Danach wird der Inhalt vom Film The Trip, heißt es, Englisch wieder mit spanischen Untertiteln, Da wird ein Mann ausgewählt von der Zeitung, er soll die besten Restaurants des Landes besuchen. Fantastische Gelegenheit für ihn, Reise zu beginnen mit seiner Freundin, aber später dann plötzlich ist es nicht mehr seine Freundin, sondern ein sehr extravaganter Freund. Der Film ist von Michael Winterbottom, mhm, immer eine Garantie eigentlich. Ja. Für kritisches, engagiertes Kino. Ja, und dann der letzte Film dann um 1940, Encierro, Bull Running in Pamplona. Auch ein Dokumental, und nächsten Sonntag, also morgen in der Woche, fängt dort ja wieder San Fermin an, und das ist da eingefangen, dieses Ambiente da in Pamplona während den San Fermines, also Emotion, Spannung, sehr gut gefilmt, und ich glaube auch in 3D sogar, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also das wäre das Angebot für von heute bis nächsten Donnerstag im Cinema Maldà, der Cine-Marathon. Und zu den Preisen noch, also für dieses Marathon wäre heute und morgen 8,50 Euro, für Montag 5,50 Euro und Dienstag bis Donnerstag dann nochmal 8 Euro. Gut, das sind ja noch relativ erschwingliche Preise. Wir müssen raus, das Niemandsland endet hier. Ich möchte allerdings noch kurz darauf hinweisen, dass ich Hannah Arendt, den Film gesehen habe, dass er mir sehr gut gefallen hat, dass die schauspielerische Leistung aller Beteiligten sehr toll ist und dass ich auch sehr erstaunt war über den Schwerpunkt, den dieser Film setzt. Diese Heftigkeit hatte ich nicht erwartet. Es geht eben darum, welche Identität eine jüdische Deutsche eigentlich hat und aus welcher Perspektive eine Frau als deutsche Jüdin, die dem Nazi-Terror entkommen ist, überhaupt philosophieren darf. Mehr werde ich nicht verraten, guckt euch den Film an. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Worte aus dem Trailer, den werden wir gleich hören, aber wir sagen schon mal Tschüss. Tschüss Werner, ein wunderschönes Wochenende, alles Gute. Tschüss, also wir werden dann versuchen, nächste Woche auch wieder alle diese Schweinereien zu denunzieren, wie wir es heute gemacht haben, über die Faschistenschweine, die korrupten Schweine, die Abhörsäue und da könnte man ja fast depressiv werden. Ne? Aber nein, es gibt auch gute Nachrichten. Zum Beispiel hat das Statistische Bundesamt jetzt festgestellt, dass es in Deutschland 2,5% weniger Schweine gibt als letztes Jahr. Also vielleicht verschwindet das Schweinesystem ja ganz von allein. Tschüss, alles Gute. Jo, meine Damen und Herren, ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis nächsten Samstag. Und vergessen Sie nicht, Niemandsland wird zweimal wiederholt. Donnerstagnacht von 1 bis 3 und dann Freitagnachmittag von 4 bis 6 Uhr im Internet unter www.niemandsland.kontrabanda.org und auch unter www.niemandslandradio.blogspot.com.es. Tschüss, agur! Das Böse kann nicht banal und radikal zugleich sein. Das Böse ist immer nur extrem. Niemals radikal. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Als der New Yorker mich beauftragte, über das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann zu berichten, war ich der Ansicht, dass bei einem Prozess nur eines von Interesse sein kann: der Forderung nach Gerechtigkeit Folge zu leisten. Die Entführung durch die israelischen Geheimdienstfratzken war illegal. Israel hat das heilige Recht, einen Nazi zu stellen, der Verbrechen gegen das jüdische Volk begangen hat. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Er ist so völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Das Böse wird gemeinhin als etwas Dämonisches betrachtet. Eichmann aber kann man beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen. Er war nur unfähig zu denken. Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Anna, du gehst ihm auf den Leim. Anna, bitte, du kannst das so nicht schreiben. Nicht für den New Yorker, auf gar keinen Fall. Staatsanwalt antwortet auf Hannah Arendts bizarre Verteidigung von Eichmann. Was zur Hölle, Donatio? Und dann diesen Mörder als einen Clown zu bezeichnen, der keinen eigenen Willen hatte. Und dennoch sagt sie, er sei normal. Und es ist dieses Phänomen, das ich bezeichne als Banalität des Bösen. Das ist nicht nur ein Sturm, das ist ein Orkan, Hannah. Hast du keine Liebe zu deinem Volk? Sie denken, deine Artikel sind großartig. Sie ist mutiger als sie alle. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. Wir werden Bodyguards brauchen. Für sie und für uns. Du hast nie akzeptiert, dass die Deutschen dich aufs Schändlichste verraten haben. Sie haben dich vertrieben. Und sie hätten dich umgebracht, wenn sie gekonnt hätten. Mit allem gebotenen Respekt empfehlen wir Ihnen, Ihre Lehrtätigkeit aufzugeben. Sie werden nicht genug Studenten haben, die bereit sind, bei Ihnen zu studieren. Es gibt da Dinge, die sind stärker als ein einzelner Mensch. Ich liebe den Sommer. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer. Historische Schaltkreise 4. Willkommen in den Hauptstädten des globalen Casino-Kapitalismus. New York, London, Singapur, Frankfurt, Tokio, Paris. Willkommen in der Ära des totalitären Finanzkapitalismus. Willkommen im Wahnsinn der computergesteuerten Spekulationsgewinne. Hier sind 3 Millionen Dollar Stundenlohn keine Seltenheit. Sie wollen wissen, wie eine Handvoll Trader die Welt verzockt? Dann kommen Sie rein, hereinspazieren. Es begann in den 80ern, als die Regierung Ronald Reagan die Finanzmärkte deregulierte. Regeln gab es plötzlich nicht mehr. Kontrollen wurden abgebaut, Hemmschwellen gesenkt, Überwachungsmechanismen einfach abgeschafft. Sie nannten das Liberalisierung und Deregulierung. Aber das ist lange her, das waren die 80er. Mal gucken, was heute dabei rausgekommen ist. Die Situation ist die, die Hedgefonds haben eine Herde von Harvard-Professoren angeheuert. Sogenannte Superhirne. Mathematiker, Statistiker, Physiker, Strategen der Welt der Zahlen, Algorithmen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Sie steckten alle an mit ihrem irrsinnigen, kranken Finanzboom-Town-Fieber. Irische Fischer, japanische Hausfrauen, deutsche Rentner, spanische Lokalpolitiker, biedere Kleinstadt-Sparkassenangestellte. Alle wollten mitzocken. Sie wollen Erklärungen für das Desaster? Na gut, bitteschön, dann hören Sie mal zu. Ich nenne Ihnen 3 Grundsäulen des Finanzchaos. Dummheit, Kurzsichtigkeit, Gier. Dummheit, Kurzsichtigkeit, Gier. Jawohl, erzählen Sie das Ihren Radiohörern. Dummheit! Ein Hedgefondsmanager aus London erklärt das Prinzip des isländischen Bankwesens. Gier! Ladies and Gentlemen, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Hund. Ich habe eine Katze. Wir einigen uns darauf, dass beide 1 Milliarde Dollar wert sind. Ich verkaufe Ihnen die Katze für 1 Milliarde Dollar. Sie verkaufen mir den Hund für 1 Milliarde. Jetzt sind wir keine Haustierbesitzer mehr, sondern isländische Banken mit 1 Milliardenvermögen. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Griechenland? Da halfen die Spekulationsagenten von Goldman Sachs ganz schön mit, die Bilanzen zu fälschen. Die ganzen Staatsfinanzen waren gefälscht von Anfang an. Das Ganze war von Anfang an ein stinkender Betrug, verstehen Sie? Naja, die Deutschen können das jetzt auslöffeln mit ihrem biederen Ordnungswahn. Freitagabend, 23 Uhr, im 20. Stock des chromfassadenglänzenden Hochhauses der Solomon Brothers Bank in Manhattan brennen die Lichter. Im abhörsicheren Sitzungssaal tagt Solomon Junior mit einem Rudel junger, hungriger Trader. Alle tragen diese sündhaft teuren Wall Street-Klamotten wie Michael Douglas in seinem Film. Solomon hält eine Art Ansprache an die Truppe. Euer Job ist es, da draußen Dummköpfe zu finden und ihnen unsere Anleihen anzudrehen. Versteht ihr? Je mehr, umso besser. Und lasst euch ja nicht von irgendwelchen Skrupeln ankränkeln, dass das von Anfang an klar ist. Die Regel bei Solomon Brothers lautet, ein Trader muss ein Barbar sein und ein erfolgreicher Barbar muss ein großer Barbar sein. Wer es schafft, genug Dummköpfe zu finden, um an einem Tag 1 Million Dollar in die Firma zu spülen, erhält den Ehrentitel Big Swinging Dick. Großer schwingender Schwanz. Und das ist jetzt kein Witz von mir, verehrte Zuhörer. Die reden wirklich so. Naja, es geht darum, den Dummen etwas zu verkaufen, das nichts wert ist. Dummheit! Das geht nun schon seit 25 Jahren so. Und statt aufzuwachen, dem Spuk ein Ende zu setzen, den Verantwortlichen die Rechnung zu präsentieren, mit einer Kriminalbrigade in die Chefetagen einzufallen, passiert genau das Gegenteil. Die Wetten werden immer größer, immer irrer, immer halsbrecherischer, immer riskanter. Die Eigenrisiken der Wall Street Trader werden immer geringer. Unerkannt in der Herde nagt das gierige Heer von Finanzmardern und Frettchen am ökonomischen Gebälk dieser Welt. Ja, das ist das eigentliche Geheimnis von Wall Street. Und dahinter steckt immer nur das gleiche schäbige Schneeball- oder Pyramidensystem, verstehen Sie? Einem mexikanischen Erdbeerpflücker mit schlechten Englischkenntnissen und einem Jahresgehalt von 13.000 Dollar ein Haus für 724.000 Dollar zu verkaufen, das ist schon eine Kunst. Wall Street, das heißt, eine Massenhysterie in Gang zu setzen und zu schüren, solange es geht. Denn Sie wissen, es ist nicht einfach, sich gegen eine Massenhysterie zu stellen, ohne dafür für verrückt erklärt zu werden. Ich frage Sie, wer, der nur 2 Gramm Gehirn zwischen den Ohren hat, glaubt denn ernsthaft, dass man jahrelang für eine Einlage von, sagen wir mal, 20, 30, 40.000 Euro 25% Zinsen pro Trimester erhält, ohne dass dafür andere oder man selbst irgendwann abgezockt wird. Spanische Lokalpolitik. Millionen Vollidioten glauben das immer noch. Das ist Wall Street. Zocken mit dem Geld der anderen. Alle wollten mitzocken. Neuster und letzter Coup, die Euro-Staaten werden jetzt ausgehebelt, abgezockt, ausgesaugt. Planet Erde, 21. Jahrhundert. Der Krieg gegen die Eurozone ist eröffnet. Ein Heer von räuberischen Parasiten hat sich der Staatshaushalte, Banken und Sparkassen, Renten- und Versicherungsfonds und aller finanziellen, monetären Mechanismen zur Geldregulierung bemächtigt. In den Chefetagen der Hedgefonds herrscht Goldgräberstimmung. Wir spekulieren sie einfach tot. Sie suchen Lösungen. Lösungen gibt's in Hülle und Fülle. Alternativlos. Ihr System und ihre Maßnahmen seien alternativlos. So lässt es die Wall Street-Propaganda Tag und Nacht über ihre globalen Lautsprecher verkünden. Diese Lüge ist so dreist, dass man sie fast glauben kann. Ich sage Ihnen, wo es lang gehen muss. Solange nicht einige unbestechliche Politiker sich ein Herz nehmen und Sonderdezernate für Finanzverbrechen bei der Kriminalpolizei ihrer Länder ins Leben rufen. Solange nicht unbestechliche Richter, die man nicht kaufen und korrumpieren kann, die Durchsuchungsbefehle gegen diese Finanzmafia ausstellen. Solange sie dann nicht in einer beispiellosen, global genau abgesprochenen internationalen Operation, sagen wir mal Frühlingserwachen oder so, die Chefetagen der Banken, Hedgefonds und Versicherungsfonds und Anwaltsbüros stürmen lassen und solange sie nicht alles festnehmen, was da herumläuft, solange sie nicht alle Computer beschlagnahmen, Festplatten sicherstellen und Aktenmaterial und Beweismaterial mitnehmen, solange wird das Financial Crime System immer weitergehen. Da können sie Gift drauf nehmen. Naja, und dann gibt es die zwar seltenen, aber verheerenden Flash-Crashs. In gut getimten Operationen bringen die Computer der Mega-Spekulationsfonds die Börse für wenige Minuten zum Zusammenbruch und sahnen dabei Milliarden. Okay, ich beschreibe Ihnen mal einige dieser sogenannten Halbgötter aus der Hochfinanz. Da ist allen voran Cayman Johnny, ein hochkarätiger Geldsack, Herr über ein kompliziert ineinander verschachteltes Firmenimperium mit Sitz auf den Bahamas, ein Nassauer erster Güte. 10 Privatflugzeuge, 30 Villen und Schlösser auf allen Kontinenten. Sieht übrigens gewissen Karikaturen der 20er Jahre eines Otto Dix oder eines Georges Grosch nicht unähnlich. Diese Kriegsgewinnler, Krautjunker, Etappenschweine und Schlotbarone. Fehle nur der Schmiss in der Fresse und das Monokel. Nennt einen Harem von 3 Dutzend Privathuren sein eigen. Vorstandsmitglied in 30 Aufsichtsräten. 10-facher Direktor allerlei Firmen. Ein Raffke, der seinesgleichen sucht. Hat übrigens Stimmrecht im Club Bilderberg. Schickt seine Hemden zum Bügeln im Privatjet von Paris nach Honolulu. Veranstaltet Silvesterpartys am Nordpol. Lässt, wenn's ihm passt, Lady Gaga oder die New Yorker Philharmoniker einfliegen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, wie er seine Milliarden macht, dann werden Sie sich kaputt lachen. Er lässt etwa 2000 Angestellte 24 Stunden lang im Schichtwechsel auf seine an die Börsenplätze der Welt angeschlossenen Riesencomputer klicken. Das läuft alles nach exakt ausgetüftelten Plänen ab. Wie ich Ihnen schon erklärt habe, Harvard-Professoren, Mathematiker, Physiker, Statistiker, die Superhirne der Nation hat er mittlerweile schon gekauft. Sobald sie ein Haares in einem Kurswert ausmachen, setzt sein diszipliniertes Heer von Börsenfrettchen und Zinsmardern die Hebel an. Sie wittern Beute. Und dann wird gegen die Staatsschuld Griechenlands oder auf die Future Options für Haselnüsse, Rindfleisch oder asiatische Immobilien, Kreditausfallpapiere gezockt, dass es nur so kracht. Es ist dann, als wäre ein junges Kälbchen in ein Becken mit Piranhas gefallen. Oder ein Regenwurm in einen Ameisenhaufen, verstehen Sie? Wie gesagt, das läuft alles per Mausklick. Tausende Male wird etwa auf das Feld Verkaufen geklickt, bis dann die Agenten in den Ratingagenturen den Vorwand haben, runterzustufen. Das läuft wie geschmiert. Danach wird gefeiert. Cayman Johnny hat ganze Parlamente gekauft. Finanzminister tanzen nach seiner Pfeife. Dann ist da Bernie, der Kraken Hortzmann, alter Kumpel des US-Notenbankpräsidenten, Mafiafreund, Herr über alle Armeelieferanten und Waffendealer. Kauft und verkauft alles, was nicht nied- und nagelfest ist, aber wie gesagt, vornehmlich Rüstungsgüter. Bernie unterhält verschiedene Privatarmeen in Kolumbien, im Kongo. Naja, Kongo heißt das heute nicht mehr. Und vor allem, neuerdings, in Nordafrika. War dick am Libyen-Krieg beteiligt. Bernie und Cayman Johnny sind wunderbar mit dem Nationalen Sicherheitsrat verbandelt. Parlamente kaufen? Ein Lieblingssport der Superreichen, des Club Bilderberg. Jawohl, Sie lachen? Das gehe ja gar nicht in einer Demokratie, sagen Sie. Sind Sie naiv? Na, glauben Sie schön weiter ans Christkind und an den Osterhasen. Alle Parlamente sind gekauft. Ein Heer von Lobbyisten und professionellen Korrupteuren, die im Auftrag der Finanzindustrie handeln, betreiben diese Kaufgeschäfte international im ganz großen Stile. Alle Parlamente haben ihre Preise. Jeder einzelne Parlamentarier hat seinen Preis. Das Parlament von Costa Rica etwa ist nicht sehr teuer. Das von Italien schon ein bisschen mehr. Billige Abgeordnete gibt es schon ab 20.000, 30.000 Dollar. Teure ab 90.000, 100.000. Und sollte hier und da mal ein moralischer Engpass auftreten, dann gibt es noch das bewährte Mittel Angst. New York, London. Meist reicht es, die Instrumente zu zeigen. Frankfurt, Tokio, etwa ein Foto der Kinder und eine Fotokopie der jährlichen Unfallstatistik. Willkommen in den Hauptstädten des globalen Casino-Kapitalismus. New York, London, Singapur, Frankfurt, Tokio, Paris, London. Willkommen im Wahnsinn der computergesteuerten Spekulationsgewinne. Dummheit, Kurzsichtigkeit, Gier. Angst. Meist reicht es, die Instrumente zu zeigen. Geh ich friedlich auf die Demo, legal. befriedigt sich mein Ego legal. Füge ich mich problemlos, egal. Gib mir illegal Placebo, illegal. Die ganzen Halbstarken sind illegal. Ein bisschen falsch parken ist illegal. Sind aufgetunte Autos zum MP3-Tunes als Download. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal. Pestizide und legal, gibt es die besten Kriege, legal, verkaufe ich dir die letzte Lüge, egal, wir feiern heute das Fest der Liebe, es ist illegal, wenn du mal in einem Zug kiffst, nur illegal, aber nur wenn du sehr klug bist, illegal, bis es irgendjemand zugibt, scheiß auf die Befugnis, wir machen was zu tun ist. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal, legal, illegal. Legal, illegal, scheißegal. Legal, gibt es jede Menge Input. Illegal, wenn ich zu genau hinguck. Egal, wer nach uns kommt, die sind Flut. Legal, illegal, scheißegal. Es ist legal in der ersten Welt und illegal in der zweiten Welt, man scheißegal. Für die dritte Welt, es ist legal, illegal, scheißegal. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal. Friedlich auf die Demo, legal. Befriedigt sich mein Ego, legal. Füge ich mich problemlos, egal. Gib mir illegal Placebo, illegal. Die ganzen Halbstarken sind illegal. Ein bisschen falsch parken ist illegal. Sind aufgetunte Autos zum MP3-Tunes als Download. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal. Legal, illegal. Legal, illegal, scheißegal. Legal, essen wir Pestizide und legal. Besten Kriege, legal, verkaufe ich dir die letzte Lüge, egal, wir feiern heute das Fest der Liebe, es ist illegal, wenn du mal in einem Zug kiffst, nur illegal, aber nur wenn du sehr klug bist, illegal, bis es irgendjemand zugibt, scheiß auf die Befugnis, wir machen was zu tun ist. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal, legal, illegal, scheißegal. Jede Menge Input, illegal, wenn ich zu genau hinguck. Egal, wer nach uns kommt, die sind Flut. Legal, illegal, scheißegal. Es ist legal in der ersten Welt und illegal in der zweiten Welt, man scheißegal. Für die dritte Welt, es ist legal, illegal, scheißegal. Legal, illegal, legal, illegal, scheißegal. Legal, illegal. Legal, illegal, scheißegal.